DJ West at Enzo Production. Production. 2006, sex, sex, sex, sex. Die größte Sensation des Jahres. Yeah. Keiner hält uns auf. Ah. Yeah, yeah, yeah. Deutschland hat gewartet, doch jetzt sind wir da, haben uns Karriere gestartet. Und glaub ich doch wahr, DJ West bringt die Beats und nicht die Bars. Stoppen Rockmusik, Schluss aus, Ende, das war's. Lasst euch mitreißen, seid mit dabei und würd sagen, ihr kennt doch die zwei. Wir sind normale Bürger mit Problemen und Stress, doch stellen wir nun mit Begeisterung fest, dass wir bestimmt sind für einen höheren Zweck. Wir fühlen die Musik und lieben den Rap. Ich lass mich nicht überholen, Leute sagen, that's it. Nein, es ist ein Enzo Featuring DJ West. Wir sind das Dream Team, besser als andere Gangs. Schillen auf fette Beats, geile Girls und echten Dreads. Sind verdammt psychopathisch, vollkommen verrückt. Unser Flow ist statisch, steht in der Spannung, ich hätte den Abzug gedrückt. Würde sagen, ich kenne nur Romantik-Rap. Aber hörst du meinen Shit, bist du stunt, du Depp, gespannt und weg. Ich verbeug mich vor meinem DJ, fetten Respekt. Es gibt keine von Beats noch mehr Check. Ich hab Texte parat, Freestyle in mein Pub. Bushido hat recht, das Leben ist hart. Wenn ich mir Deutschland anseh, seh ich was fehlt. Ein echter Rap und DJ, der von Rappers versteht. Ich hab mein Homie gefragt, wie wär's mit dem Beat? Ich schreib den Rap und du mixt den Sheet. Er meint nur auf jeden, so gut wie gemake. Jetzt übernehmen wir Deutschland, denn der Rest ist gefaked. Wir machen Krawall, Cash und Randale. Auf jeden Fall bekommt die Presse eine Menge Skandale. Sind auf Hochtour, wir Fußballfans auf der Überholspur mit gutem Trance. Ihr kennt nicht den Trance-Rap, Leute, ihr seid von gestern. Man wird ihn hören, überall, sogar hier auf allen Festen. Zu zeigen, was in uns steckt. Der eine designt Beats, der andere der Rap. Unser Sheet ist einfach perfekt. Perfekt, perfekt. Perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect, perfect.